Das sind die aktuellen Themen mit Bus zur Gerichtsverhandlung, Polizei Nienburg sucht Zeugen und A-Jugend qualifiziert sich für Landesliga. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz, guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für die Stadtentwicklung im Vitebszimmer Marktplatz 1 statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bebauungsplan Die Musriede. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Am 18. Mai wird in Hannover über den Fortbestand der Oberschule Hemsen verhandelt. Der Nienburger Kreistag hatte 2014 das Auslaufen der OBS beschlossen. Hemsen wollte daraufhin die Trägerschaft für die Schule übernehmen, das wiederum von der Landesschulbehörde abgelehnt wurde. Zur öffentlichen Verhandlung um 10 Uhr im hannoverschen Verwaltungsgericht plant der Förderverein der OBS mit einem Bus anzureisen. Man wolle auf die Bedeutung der Schulerhaltung hinweisen, so Jochen Blask. Also einmal Präsenz zu zeigen, ja, die Wichtigkeit nochmal zu unterstreichen und auch die Dringlichkeit der Eltern, der Großeltern, der Kinder, alles was dazugehört, dass es wichtig ist, dass man diese Schule erhält. Richter dürfen sich eigentlich nicht dadurch beeindrucken lassen und das werden sie auch nicht, aber so insgeheim hofft man doch so ein bisschen auf eine psychologische Wirkung. Ich hoffe, dass das also auch passiert, dass also sich das Gericht doch dadurch indirekt irgendwo ein bisschen beeindrucken lässt. Abfahrt des Busses ist am 18. Mai um 8 Uhr an der Oberschule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Verlauf der letzten Woche Zugang auf das Gelände vom Industriepark Nienburg an der großen Drakenburger Straße. Anschließend entwendeten sie aus einer unverschlossenen Lagerhalle zahlreiche Gegenstände aus Edelstahl. Zudem wurde auch noch ein Baucontainer auf dem Gelände aufgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die Jugendspielgemeinschaft der Handballvereine der HSG Nienburg und Aue Liebenau hat sich für die Verbandsliga qualifiziert. Beim Entscheidungsturnier in Heidmark gewannen die A-Jugendlichen um Trainer Dirk Pauling alle vier Partien, dabei ein 22:14 gegen Alt-Warmbüchen. Wir haben gleich das erste Spiel gegen Heidmark, den eigentlich Favoriten in der Runde, haben wir gewonnen und dann uns von Spiel zu Spiel eigentlich gesteigert und zum Ende alle Spiele dann souverän gewonnen. Und das war schon für eine junge Truppe, die das erste Jahr A-Jugend spielt, schon sehr gut. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.